Andacht vom 12.03.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Lass zu, dass Jesus dich liebt und dir dient. Jetzt ist die Zeit, in der die Kirche mehr geschüttelt wird als jemals zuvor. Viele Menschen sind irritiert, weil sie nicht verstehen, was geschieht. Das Problem ist, dass viele ihren Fokus falsch gesetzt haben. Heute Morgen, als ich aufwachte, dachte ich über eine Bibelstelle nach, die ich sehr mag. Johannes 13 bis 17 beschreiben die letzten Momente in Jesu Leben. Und er gab uns einige Schlüssellektionen, die wir nicht ignorieren dürfen. Wenn ich Christen frage, was ihnen wichtig ist, dann kommt: dem Herrn dienen, ihn lieben, die frohe Botschaft verkünden, mehr beten, mehr fasten. Ich denke, all diese Antworten sind falsch. Wer mich kennt, weiß, warum ich so denke. Denn alles, absolut alles, was wir tun, muss eine Antwort auf das Kreuz sein. Alles beginnt mit diesem wunderbaren Wort: es ist vollbracht. Mit dem Kreuz hat sich alles geändert, alles. Seit diesem Moment ist Gottes Beziehung zu uns eine völlig andere. Aber viele Menschen sehen das nicht. Also, welche Antwort du mir auch immer gibst, wenn es keine Antwort auf das Kreuz ist, ist es nicht wahr. Nun zu Johannes 13. Jesus hat nie über den neuen Bund gesprochen, aber er hat uns viele Hinweise darauf gegeben. Das machte damals für die Menschen keinen Sinn. Lukas erwähnte den neuen Bund. Jesus sagte beim Abendmahl klar, Lukas 22, 20, dies ist der Kelch des neuen Bundes. Ich sage euch zwei Dinge, die jeder Christ tun sollte. Zwei Schlüssel: den Herrn lieben und ihm dienen. Die Bibel sagt sehr klar, dass wir geliebt sind, aber sie sagt auch, dass wir dem Herrn dienen sollen. Schaut, was in Kolosser 3, 23 steht. Alles, was wir tun, sollen wir Gott tun. Gott rief mich in diesen Dienst. Das habe ich seit fast 40 Jahren bekämpft. Kein einziger Christ wurde jemals in einen speziellen Dienst gerufen. Dieses klerikale System ist nicht von Gott. Jeder einzelne Christ ist gerufen, Gott zu dienen. Also ist jeder Christ im Vollzeitdienst. Gott hat mich nicht in einen Dienst gerufen. Egal was du tust, du bist im Dienst. Als Hausfrau, als Mutter, als Verkäuferin, im Büro, überall. Aber als Pastor ist niemand gerufen. Die Kirche sind Leute, die Menschen sind in den Dienst gerufen. Plötzlich ändert sich das Bild. Jeder Christ muss das tun, sein Herz so ändern, dass er andere liebt, und Gott dienen, da, wo er lebt und arbeitet. Wenn du ein kleines Baby hast und ihm die Windeln wechselst, das ist Dienst. Was ihr einem der Geringsten tut, tut ihr mir. Wir haben diese schreckliche Unterscheidung zwischen weltlichen und geistlichen Diensten gemacht. Die Bibel spricht nicht davon. Wenn ihr das mal versteht, lieben und dienen. Die größten Kämpfe in meiner Ehe fanden immer dann statt, wenn ich zu viel gedient habe. Wenn ich für alle Menschen da sein wollte. Also, liebt Gott, liebt die Menschen, dient Gott, dient den Menschen. 2004 war ich in einem Schloss bei einem großen Camp. Am Morgen und am Abend gab es Lehreinheiten. Am Nachmittag gingen die Leute raus und dienten den Menschen. Häuser streichen, einkaufen, Straße kehren. Jeder trug ein T-Shirt, auf dem stand: wenn ich dir diene, diene ich Gott. Danke. Wie auch immer, deine Antwort muss eine Antwort auf das Kreuz sein. Wenn wir das, was wir tun, nicht als Antwort auf das Kreuz tun, hat es keinen Wert. In Johannes 14 lesen wir: Jesus wusste, dass sein Ende kam. Er liebte die Menschen bis zum Ende. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Er liebte ihn. Er gab ihm auch vom Brot beim Abendmahl. Viele Menschen lassen nicht zu, dass der Herr sie liebt. Zuerst müsst ihr verstehen, dass Gott euch liebt. Ihr müsst von seiner Liebe trinken. Jesus sagte: Ich werde euch zeigen, dass ich euch bis zum Ende liebe. Also, wie viel Zeit verbringst du jeden Tag, wo Jesus dich lieben kann? Wie lange trinkst du täglich von seiner Liebe? Seit ich das verstanden habe, vor etwa 20 Jahren, hat sich mein Leben verändert. Ich wollte lieben, aber ich machte alles falsch. Die Basis war falsch. Tief in mir hatte ich ein verstecktes Motiv, das mich fernhielt von der Liebe, die in der Bibel steht. Der Herr offenbarte mir mein Herz. Ich war so geschockt darüber, denn ich hatte meinen Fokus auf das Lieben gelegt und nicht auf geliebt werden. Jesus liebte die Menschen bis zum Ende. Epheser 3,20, da steht: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gott, der mehr tun kann, als wir bitten oder uns ausdenken können, ihm gehört die Ehre. Gott kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. Viele Menschen nehmen diese Bibelstelle und sagen: Ja, ich glaube, Gott kann viel mehr tun. Aber sie beachten nicht den Kontext. Der Kontext lautet: Wir müssen seine Liebe erfahren. Nicht ein Wundergefühl bei Gott erleben. Das ist der Kontext. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Gott liebt uns mehr. Wir können uns das nicht vorstellen. Es ist weit über unserem Verständnis. Deshalb sagt der Kontext in Epheser 3: Ihr müsst die Liebe Gottes erleben, immer neu. Aber ihr werdet es nie begreifen können. Gottes Herzenswunsch ist nicht, dass wir wissen, sondern dass wir erfahren, wie sehr er uns liebt. Was wird dann geschehen? Ihr werdet auf seine Liebe antworten. Ihr müsst jeden Tag von seiner Liebe trinken. Dankt ihm dafür. Je mehr ihr euch auf ihn fokussiert, desto mehr werdet ihr lieben. Jesus liebte die Menschen bis zum Ende. Was war das Ende? Sie liefen alle davon. Alle. Er liebte sie bis zum Ende. Einen weiteren Schlüssel finden wir in Johannes 13,2. Judas hatte schon beschlossen, Jesus zu verraten. Jesus wusste, er kam von Gott und er ging zurück zu Gott. Aber hier wusch er seinen Jüngern die Füße. Zwei Dinge tat Jesus: Lieben und dienen. Wir müssen lernen, dass Jesus uns dient. Viele Menschen wollen Gott dienen, aber sie lassen nicht zu, dass er ihnen dient. Dadurch wird der Dienst selbst zentriert. Mein Dienst, meine Aufgabe. Lass dir von ihm dienen. Lass ihn dich lieben. Er will es für dich tun. Wie hast du zu beten gelernt? Die Religion hat es uns so gelehrt: Wir müssen reden, reden, reden. Leute, wir haben nicht gelernt, ihm zuzuhören und zuzulassen, dass er uns dient. Schaut Petrus an. Ich will nicht, dass du meine Füße wäschst. Das schockte mich. 1985 war das. Ich reiste wochenlang durch England. Ich war nur 24 Jahre alt. Ich versuchte, im ganzen Land zu predigen, jeden Tag woanders. Ich war begeistert, Gott zu lieben. Ich freute mich, Jesus zu dienen und einen Dienst zu haben. Täglich las ich in der Bibel, ich betete, ich predigte. Ich übernachtete im Haus eines reichen Mannes und fand es eigentlich unpassend, als Diener Gottes in solch einem Wohlstand die Nacht zu verbringen. An einem Morgen weckte mich Jesus. Das war lebensverändernd. Meine Einstellung war, immer zu geben, weil ich doch Gott diente. Also, Gott weckte mich und er sprach zu mir durch diese Stelle in Johannes 17. Er fragte mich, warum ich nicht zuließe, dass er meine Füße wäscht, warum er mir nicht dienen dürfe. Ich sei so ein Petrus. Ich war schockiert. An diesem Morgen sagte ich, okay Gott, wasche mir die Füße. Und ich saß lange da, weinte und ließ zu, dass Jesus mir diente. Das Problem bei uns ist, wir können nicht ruhig sitzen und uns bedienen lassen von Jesus. Normalerweise ist unser Gebet, Herr, benutze mich. Das ist gut, aber erst muss er uns dienen. Die Christen haben das Geheimnis nicht gelernt, still dazusitzen und zu hören und Jesus dienen zu lassen. Schaut, wie wir die Bibel lesen. 3 Kapitel pro Tag. Das macht keinen Sinn. Das ist religiös. Es kommt aus Pflichtgefühl und nicht aus der Liebe Gottes. Wir müssen das Wort Gottes mit dem Herzen lesen. Wir müssen ruhig werden. Wir müssen uns von Jesus zeigen lassen, was er uns sagen will. Betet. Betet so. Jesus, ich muss wirklich deine Liebe erleben. Deshalb bin ich heute da. Ich brauche es wirklich, dass du mir dienst. In welchem Bereich meines Lebens willst du mir dienen? Danke dir, dass du meine Füße wäschst. Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, wenn mich ein Satz anspricht, höre ich auf, weiterzulesen. Manchmal bewegt mich ein Vers einen ganzen Monat lang. Da ist Reinhard, ein Prediger, ein Prophet, der Chef von Brazilian Kids Care, ein Vater, ein Ehemann. Was macht er? Er liest einen einzigen Vers einen ganzen Monat lang. Wenn Jesus meine Füße wäscht, lasse ich das einfach zu, mit diesem Vers, immer und immer wieder. Wir sind gestorben in Christus. Aus dem Gestorbenen in uns muss die Stille kommen. Aber viele von uns sind nur wenig gestorben. Wir tun und machen immer. Hört auf, wie Petrus zu sein. Dienen, beten. Lass den Herzensschrei zu. Jesus, ich brauche dich. Diene mir. Sitze still, ich brauche das wirklich, Jesus. Erst muss Jesus uns geliebt und gedient haben, bevor wir lieben und dienen können. Erinnert euch, alles was wir tun, ist eine Antwort auf das, was Jesus tat. Wenn ihr Jesus nicht erlebt habt, wenn ihr nicht erfahren habt, dass Jesus euch dient, wie wollt ihr lieben und dienen? Jesus will nicht, dass wir wie Martha sind. Herumrennen und tun und machen. Das will er nicht. Jesus will auch nicht, dass wir nur sind wie Maria, nur hören. Wir sollen sein wie Maria und Martha, empfangen und dann geben. Die Menschen sollen sehen, dass wir den Unterschied machen. Wir machen den Unterschied, wenn wir empfangen haben und weitergeben. Heute machen wir das etwas anders als sonst. Werde still, entspanne dich, lege deine Arme locker auf deine Beine, folge einfach meiner Stimme. Du läufst durch eine Allee. Rechts und links stehen wunderschöne Bäume. In einiger Entfernung kommt dir jemand entgegen, in einem hellen Kleid. Es ist Jesus und du siehst die perfekte Liebe in seinen Augen. Zunächst stellt sich dir die Frage, was will er von mir? Warum kommt er zu mir? Jesus kommt näher. Er will dir dienen, dir so nahe sein, wie es dir möglich ist. Du denkst, ich muss was für ihn tun. Aber er ist gekommen, um dich zu lehren, dass du geliebt wirst und er dir dient. Du erfährst, dass er erfüllt, was du brauchst, was du dir zutiefst wünschst oder brauchst. Er tut es für dich. Du fällst in seine Arme und stellst fest, ich bin in Jesus drin. Er sagt, ich hab's dir gesagt, wenn du in mir bist, werden all deine Bedürfnisse und Sehnsüchte erfüllt. Du merkst, hier möchte ich jeden Tag sein. Du spürst plötzlich so viel Frieden und Entspannung. Du sagst, Jesus, es ist so wunderbar, von dir bedient zu werden. Kann ich immer so in dir bleiben? Er antwortet dir, ja, klar. Der beste Platz in der Welt ist da, wo ich dich liebe und dir diene. Du fragst, Jesus, darf ich andere auch so lieben und ihnen dienen? Jesus antwortet, ja, wenn es nicht deine Liebe und dein Dienst ist. Werdet still im Herzen und lasst zu, dass Jesus euch dient.